Heute wird jeder Seele das vergolten, was sie erworben hat. Heute gibt es kein Unrecht. Gewiss, Allah ist schnell im Abrechnen. Also Allah ist schnell in der Abrechnung selber. Alle Register der Taten sind schon vorbereitet. Die Zeugen sind schon klar festgelegt, wer alles aussagen wird, wer alles aussagen kann. Oder das kann auch bedeuten, Sari'ul Hisab, dass die Abrechnung bald, also schnell kommen wird. Deswegen seid vorbereitet. Und warne sie vor dem Tag der immer näher kommenden Stunde des Gerichts, an dem die Herzen vor Angst in der Kehle sitzen und sie unterdrücken ihren Grimm, an dem die Ungerechten weder einen warmherzigen Freund noch einen Fürsprecher haben, dem man gehorchen würde. Er, also Allah, kennt die verräterischen Augen und weiß, was die Brüste verbergen. Also wir denken manchmal an große Taten des Ungehorsams und wir denken, wir könnten irgendetwas vielleicht heimlich oder so schnell und so clever machen, dass keiner es merken würde. Allah kennt die Augen und das, was sie an geheimen Verdrehungen, manchmal verdrehen wir die Augen, manchmal schauen wir etwas an, was wir nicht anschauen sollten. Das geht manchmal so schnell, dass wir es selber kaum registrieren. Und wir denken, wenn ich jetzt ganz schnell mal in das Notizbuch von dem und dem mal reingucke, dann merkt das doch keiner. Allah kennt die betrügerischen Augen. Allah kennt das, was man gesehen hat, was man nicht schauen durfte, was man ausspioniert hat, was man abgelesen hat, was man nicht lesen durfte, was man abgeguckt hat, abgeschrieben hat, was man nicht abschreiben durfte. Allah kennt alles Einzelne, was man tut, und er kennt das Innerste der Herzen. Und Allah entscheidet der Wahrheit entsprechend. Diejenigen aber, die sie anstatt seiner anrufen, haben nichts zu entscheiden. Gewiss, Allah ist der Allhörende und Allsehende. Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, so dass sie schauen konnten, wie das Ende derjenigen war, die vor ihnen waren? Sie hatten ja mehr Kraft und Wirkung auf der Erde als sie. Da ergriff sie Allah für ihre Sünden und sie hatten vor Allah keinen Beschützer. Dies, weil ihre Gesandten immer wieder mit den klaren Beweisen zu ihnen kamen, sie aber ungläubig blieben. So ergriff sie Allah, denn er ist stark und streng im Bestrafen. Und wenn diese, die stärker waren als ihr, von Allah bestraft werden konnten, dann könnt auch ihr von Allah bestraft werden, die weniger an Wirkung und an Kraft und an Stärke habt, als die, die vor euch waren. Und wir sandten bereits Musa a.s. mit unseren Zeichen und mit einer deutlichen Ermächtigung zu Pharaon und Haman und Qarun. Sie aber sagten, ein verlogener Zauberer. Als er ihnen nun die Wahrheit von uns brachte, sagten sie, tötet die Söhne derjenigen, die mit ihm glauben, und lasst nur ihre Frauen am Leben. Schaut mal, was für eine Behandlung auf eine Botschaft. Der eine spricht und der andere tötet und foltert. Aber die List der Ungläubigen geht bestimmt verloren. Pharaon sagte, lasst mich Musa töten, soll er doch seinen Herrn anrufen. Ich fürchte, dass er sonst eure Religion abändern oder dass er Unheil im Land hervorrufen wird. Alles Beschuldigungen, die Pharaon jetzt hervorbringt, die überhaupt keine Basis hatten. Musa hatte weder solches geäußert, noch war irgendein anderer Beweis vorhanden, dass dieses auch nur beabsichtigt gewesen war seitens von Musa und von Harun. Also eine völlig haltlose Beschuldigung, um sein Volk, um seine Soldaten auf seine Seite zu bringen. Ja, weil Angst ist immer ein gutes Mittel, um die Menschen gegen jemanden aufzubringen. Und Musa a.s. sagte, ich nehme Zuflucht zu meinem Herrn und eurem Herrn vor jedem Hochmütigen, der nicht an den Tag der Abrechnung glaubt. Schaut mal, wieder Hochmut. Wie gefährlich ist die Eigenschaft von Hochmut. Ein gläubiger Mann von den Leuten Pharaons, der seinen Glauben verborgen hielt, sagte, ja, der war jetzt ganze Zeit schon dabei, er lebt das alles mit, wie Musa a.s. seine Botschaft hervorbringt, Pharaon darauf mit Drohungen reagiert und nun sogar sagt, lasst uns Musa töten. Und jetzt sagt der gläubige Mann, jetzt sollte ich nicht mehr schweigen. Und er sagte, wollt ihr denn einen Mann töten, weil er sagt, mein Herr ist Allah? Wo er doch mit den klaren Beweisen von eurem Herrn zu euch gekommen ist? Wenn er ein Lügner ist, so trägt er die Last seiner Lügen. Wenn er aber die Wahrheit sagt, wird euch etwas von dem treffen, was er euch androht. Gewiss, Allah leitet nicht recht, wer maßlos und verlogen ist. O mein Volk, es gehört euch heute die Herrschaft und ihr habt die Oberhand im Land. Wer wird uns dann gegen Allahs Gewalt helfen, wenn sie über uns kommt? Also er erklärt dem Volk, dass der Nutzen doch für das Volk nur im Glauben liegt und eigentlich gar kein Schaden. Der Schaden ist doch vielmehr zu erwarten im Unglauben. Aber Pharaon fällt darauf ein, ich weise euch nur auf das hin, was ich sehe und leite euch nur den Weg des besonnenen Handelns. Derjenige, der glaubte, sagte, O mein Volk, Gewiss, ich fürchte für euch etwas Gleiches wie den Tag der Gruppierungen. Etwas Gleichartiges wie das, was dem Volk Nuhs, den Ad, den Thamud und denjenigen, die nach ihnen waren, widerfuhr. Und Allah will keine Ungerechtigkeit für die Diener. O mein Volk, gewiss, ich fürchte für euch den Tag des gegenseitigen Zurufens. Den Tag, an dem ihr den Rücken kehren werdet, wobei ihr nichts vor Allah Schützendes haben werdet, und wenn Allah in die Irre gehen lässt, der hat niemanden, der ihn recht leitet. Bereits zuvor kam Yusuf a.s. zu euch mit den klaren Beweisen, ihr aber bliebt weiterhin im Zweifel über das, was er euch gebracht hatte. Als er dann gestorben war, sagtet ihr, Allah wird nach ihm keinen Gesandten mehr erstehen lassen. So lässt Allah in die Irre gehen, wer maßlos und voller Zweifel ist. Hier bitte immer die Eigenschaften, die Allah erwähnt, die in die Irre führen oder wodurch Allah jemanden in die Irre gehen lässt, diese muss man wirklich am besten unterstreichen und sich eine Liste machen von Dingen, die darf ich im Herzen nicht haben, weil die so gefährlich sind. Maßlos und voller Zweifel sein. Wozu führt das? So lässt Allah in die Irre gehen, wer so ist. Allah befreie uns von jeder Maßlosigkeit und von jedem Zweifel. Diejenigen, die über Allahs Zeichen streiten, ohne eine Ermächtigung erhalten zu haben, welch schwerwiegende Abscheu erregen diese bei Allah und bei denjenigen, die gläubig sind. So versiegelt Allah das Herz eines jeden Hochmütigen und Gewalttätigen. Schon wieder Hochmut und darüber hinaus noch gewalttätig Jabbar. Jabbar ist auch der Tyrann, der seine Macht missbraucht, zur Gewalttätigkeit neigt, und das alles sind Eigenschaften, die in Pharaon zu finden waren. So, wie reagiert jetzt Pharaon auf diese Rede, die dieser gläubige Mann vor allen Menschen hält und damit bestimmt auch die Herzen der Menschen berührte und eine Reaktion hervorrief? Die Menschen fingen bestimmt an, nachzudenken und eine Wirkung zu zeigen von dieser ermahnenden, herzensberührenden Rede. Was sagt Pharaon? Und Pharaon sagte, O Haman, errichte mir einen Hochbau, vielleicht kann ich die Seile erreichen, die Seile der Himmel, dass ich mich zum Gott Musas emporsteige. Und ich halte ihn wahrlich für einen Lügner. Also was sagt Pharaon jetzt? Etwas völlig Haltloses. Er macht sich lustig. Er sagt, ich glaube gar nicht an diesen Gott von Musa, aber bau mal einen Bau und ich werde mal in den Himmel steigen und schauen, wo dieser angebliche Gott denn ist. A'udhu billah. Er macht sich lustig, und das ist oft so, wenn jemand auf ein Argument nicht zu erwidern hat, auf eine Wirkung, die bei den Herzen erreicht wird, nichts entgegensetzen kann. Und das war ja so, gerade der Mann, der gläubige Mann, hatte eine Rede gehalten, er hat die Menschen wachgerüttelt, er hat an ihre Herzen, an ihren Verstand, an ihr Wissen über die Geschichte appelliert, und das hat bestimmt eine Wirkung gehabt. Was macht Pharaon? Er macht diese ganze Wirkung nichtig und wieder ungültig, indem er die Menschen wieder zum leichten Spaß, sich lustig machen, zum Gespött wieder einlädt. Er spottet. Und das soll die Ernsthaftigkeit der Botschaft wieder mindestens wieder vermindern. Ja, deswegen lässt er solche Sprüche jetzt. Ja, das sind Sprüche. Mach doch einen Bau, mach doch dies. Ich glaube aber gar nicht daran. Das sind alles leeres Gerede, welches die Ernsthaftigkeit der Botschaft, die Wirkung der Botschaft wieder vermindern sollte. Und das ist oft so. Die Menschen, die selber nicht zu Allah wollen, wenn die auch nur merken, dass andere sich jetzt langsam zu Allah wenden, dann lassen sie oft solche Gespött und solche Halbwahrheiten oder Lügen sogar los, um die Menschen wieder darin wie in einem Netz zu verfangen und sie von der Wahrheit wieder abzulenken. Ja, das gehört alles zu den Listen von Pharaon. Letztlich werden wir aber sehen, dass all seine Listen nur ihm alleine geschadet haben. Und was für ein Unterschied uns jetzt nochmal auffällt, wenn wir diese beiden Charaktere vergleichen: der gläubige Mann, Ar-Rajul al-Mu'min, dann sehen wir Pharaon, genau die gegenteiligen Eigenschaften. Er spottet und ist drohend und droht mit Gewalt. Er hat nichts auf die Argumente entgegenzusetzen. Und der Gläubige, der bleibt ruhig, der bleibt bei der Sache. Er redet von Wahrheit, er redet von Beweisen, sei es vom Verstand her, sei es in der Geschichte, die früheren Völker. Er appelliert an den gesunden Menschenverstand. Das schaut doch auf das, was für euch nützlich ist. Ja, also ein komplett verschiedene Charaktere. In einem Hadith heißt es ja auch, was bei Ibn Majah überliefert wird, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass wahrlich von den Menschen gibt es Schlüssel zum Guten und Schlösser für das Schlechte, und wahrlich von den Menschen gibt es manche, die sind Schlüssel zum Schlechten und Schlösser für das Gute. Die stehen vor dem Guten, da lassen sie keinen rein, aber die sind Schlüssel zum Schlechten. So frohe Botschaft, für wen Allah die Schlüssel zum Guten in seine Hand gelegt hat, und wehe demjenigen, den Allah die Schlüssel zum Schlechten in seine Hand gelegt hat. Ja, und das ist genau, was hier beschrieben wird. Pharaon einerseits, der Schlüssel zum Schlechten, das Schloss vor dem Guten, und der Gläubige, der nur das Gute will, auf das Gute hinweist, selber keinen persönlichen Nutzen dafür zurückhaben will, keine Belohnung erwartet, und er somit ein Schlüssel zum Guten wird. Ja, und das sollten wir uns auch immer wieder fragen, zu was gehöre ich wohl eher? Ein Mittel, ein Schlüssel zum Guten, oder eher ein Mittel, ein Schlüssel zum Schlechten? Pharaon spricht also, und ich halte ihn wahrlich für einen Lügner. So wurde Pharaon sein böses Tun ausgeschmückt, und er wurde vom rechten Weg abgehalten. Aber Pharaons listige Tat wird nur zugrunde gehen. Derjenige, der gläubig war, sagte: O mein Volk, folgt mir, dann leite ich euch den Weg des besonnenen Handelns. O mein Volk, dieses irdische Leben ist nur Nießbrauch. Das Jenseits aber ist die Wohnstätte zum bleibenden Aufenthalt. Wer etwas Böses tut, dem wird nur gleich viel vergolten. Wer aber rechtschaffen handelt, ob Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, jene werden dann in den Paradiesgarten eingehen, wo sie versorgt werden ohne Abrechnung. O mein Volk, seht ihr, wie ich euch zur Rettung rufe, ihr mich aber zum Höllenfeuer ruft? Ihr ruft mich dazu auf, Allah zu verleugnen und ihm das beizugesellen, wovon ich kein Wissen habe, während ich euch zum Allmächtigen und Allvergebenden rufe. Es ist zweifellos, dass demjenigen, zu dem ihr mich ruft, keine Anrufung zusteht, weder im Diesseits noch im Jenseits, dass unsere Rückkehr zu Allah sein wird und dass die Maßlosen Insassen des Höllenfeuers sein werden. Dann werdet ihr an das denken, was ich euch sage. Ich überlasse meine Angelegenheit Allah. Gewiss, Allah sieht die Diener wohl. Schaut mal, der gläubige Mann, Pharaon hat diese Gespött eingeworfen, diese haltlose, basislose Vorschlag, lasst uns doch einen Bau bauen, völlig realitätsfremd, ein Gespött einfach, eine Erheiterung, völlig fehl am Platz. Aber was macht der gläubige Mann? Er lässt sich davon nicht beirren. Er bleibt ernst, er bleibt bei der Sache und er erzählt weiter das, was er für wahr und richtig hält. Und wie hat Allah ihn dann also belohnt? So bewahrte Allah ihn vor den Bosheiten dessen, was sie an Ränken geschmiedet hatten. Und die Leute Pharaons umschloss die böse Strafe. Schaut mal, er war einer. Und die Leute von Pharaon waren fast ein gesamtes Volk. Also viele, viele Leute. Aber wen hat Allah gerettet und wen hat Allah bestraft? Das Höllenfeuer, dem sie morgens und abends vorgeführt werden. Das heißt, Pharaon und seine Schar, die ihm halfen, die wie er waren, oder ihn unterstützten, die kriegen die Strafe schon jetzt. Morgens und abends werden sie der Strafe vorgeführt. Und am Tag, da sich die Stunde erhebt, das heißt dann, wenn es soweit ist, wird es heißen, lass die Leute Pharaons in die strengste Strafe eingehen. Also sie werden schon bestraft und sie werden der strengsten Strafe noch zugeführt. Und denke daran, wenn sie dereinst im Höllenfeuer miteinander streiten, dann sagen die Schwachen zu denjenigen, die sich hochmütig verhielten: Wir waren doch eure Gefolgsleute. Könnt ihr uns nun einen Teil des Höllenfeuers abnehmen? Diejenigen, die sich hochmütig verhielten, werden sagen: Wir befinden uns doch alle darin. Allah hat nun zwischen den Dienern gerichtet. Also wir sind alle jetzt hier drin, keiner kann irgendjemandem was abnehmen. Wir können euch und wollen auch euch nichts abnehmen, wir haben schon Strafe genug. Diejenigen, die sich im Höllenfeuer befinden, werden zu den Wärtern der Hölle sagen: Ruft euren Herrn an, dass er uns einen Tag von der Strafe erlasse. Wir wollen einen Tag Pause. Weil die Strafe wird unablässlich immer weiter ihnen gegeben werden. Ja, in der Welt ist ja oft so, dass wir manchmal Gutes tun, da sind wir so müde und so erschöpft und sagen: Komm, jetzt brauche ich Pause. Und dann wird die Pause immer größer und größer, bis dass manche von uns solche Pausen einlegen, dass sie sogar ihre Verpflichtungen nicht mehr ernst nehmen und nicht mehr wahrnehmen. Und wie wird es in der Hölle denen ergehen, die sich maßlos und hochmütig verhielten? Ihnen wird dann keine Pause mehr gewährt werden. Sie sagen: Pflegten nicht doch eure Gesandten mit den klaren Beweisen zu euch zu kommen? Sie sagen: Ja, doch. Sie sagen: So ruft an. Also bittet weiter um eine Pause oder um einen Erlass, aber das Anrufen der Ungläubigen geht bestimmt verloren. Wahrlich, wir helfen unseren Gesandten und denjenigen, die glauben, im diesseitigen Leben und am Tag, da die Zeugen auftreten. Was für ein schöner Vers. Was für ein schöner Vers, was für eine frohe Botschaft. Wir helfen unseren Gesandten und denjenigen, die glauben. Im diesseitigen Leben und am Tag, da die Zeugen auftreten. Durchgehend Hilfe von Allah. Für wen? Für wer da gläubig ist. Am Tag, da den Ungerechten ihre Entschuldigung nichts nützt und es für sie den Fluch geben und es für sie die böse Wohnstätte geben wird. Allah bewahre uns und beschütze uns. Wir gaben bereits Musa die Rechtleitung und ließen den Kindern Israels die Schrift erben, als Rechtleitung und Ermahnung für diejenigen, die Verstand besitzen. So sei standhaft, gewiss, Allahs Versprechen ist wahr. Fasbir, so sei standhaft, halt aus. Sei weiter geduldig und bleib bei dem, was Allah dir geboten hat. Gewiss, Allahs Versprechen ist wahr. Und bitte um Vergebung für deine Sünde und lobpreise deinen Herrn am Abend und am frühen Morgen. Gewiss, diejenigen, die über Allahs Zeichen streiten, ohne dass sie eine Ermächtigung erhalten hätten, haben in ihren Brüsten nur Neid auf das, was sie nicht erreichen werden können. So suche Zuflucht bei Allah, denn er ist der Allhörende und Allsehende. A'udhu billahi as-sami' al-basir. Ich suche Zuflucht bei Allah, dem Allhörenden, dem Allsehenden. Wahrlich, die Erschaffung der Himmel und der Erde ist größer als die Erschaffung der Menschen. Aber die meisten Menschen wissen nicht, weil sie ja verleugneten, wie soll Allah uns wieder auferstehen lassen, wenn wir schon verwest sind und zu Staub geworden sind. Allah sagt, die Erschaffung der Himmel und der Erde ist wahrlich größer als eure Erschaffung. Und dann euch nochmal zu erschaffen, also wieder auferstehen zu lassen, ist ja dann noch leichter. Aber die meisten Menschen wissen nicht. Nicht gleich sind der Blinde und der Sehende und auch nicht diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und der Missetäter, wie wenig ihr bedenkt. Gewiss, die Stunde kommt bestimmt, an ihr gibt es keinen Zweifel, aber die meisten Menschen glauben nicht. Euer Herr sagt, ruft mich an, so erhöre ich euch. Gewiss, diejenigen, die sich aus Hochmut weigern, mir zu dienen, werden in die Hölle gedemütigt eingehen. Ja, wer zu stolz ist, Allah zu dienen, zu stolz ist, vor Allah Bittgebete zu sagen, dessen Ende wird solcherlei sein. Allah ist es, der euch die Nacht gemacht hat, damit ihr in ihr ruht und den Tag hell. Allah ist wahrlich voll Huld gegen die Menschen, aber die meisten Menschen sind nicht dankbar. Dies ist doch Allah, euer Herr, der Schöpfer von allem. Es gibt keinen Gott außer ihm. Wie lasst ihr euch also abwendig machen? So lassen sich diejenigen abwendig machen, die Allahs Zeichen zu verleugnen pflegten. Allah ist es, der euch die Erde zu einem festen Grund und den Himmel zu einem Gebäude gemacht, euch gestaltet und dabei eure Gesichter schön geformt hat und euch von den guten Dingen versorgt. Dies ist doch Allah, euer Herr. Segensreich ist Allah, der Herr der Weltenbewohner. Er ist der Lebendige, es gibt keinen Gott außer ihm. So ruft ihn an, wobei ihr ihm gegenüber aufrichtig in der Religion seid. Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Sag, mir wurde verboten, als die klaren Zeichen von meinem Herrn zu mir kamen, denjenigen zu dienen, die ihr anstatt Allahs anruft. Und mir wurde befohlen, mich dem Herrn der Weltenbewohner zu ergeben. Das ist ja genau das, was wir mit dem Islam machen. Wir ergeben uns dem Herrn aller Welten. Er ist es, der euch aus Erde erschaffen hat, hierauf aus einem Samentropfen, hierauf aus einem Anhängsel. Hierauf lässt er euch als kleine Kinder hervorkommen, hierauf lässt er euch heranwachsen, damit ihr eure Vollreife erlangt und damit ihr dann greise werdet. Manch einer von euch wird vorher abberufen und damit ihr eine festgesetzte Frist erreicht und auf das ihr begreifen möget. Er ist es, der lebendig macht und sterben lässt. Wenn er dann eine Angelegenheit bestimmt, sagt er nur zu ihr, sei und so ist sie. Siehst du nicht diejenigen, die über Allahs Zeichen streiten? Wie sie sich doch abwenden lassen. Sie, die die Schrift und das, womit wir unsere Gesandten gesandt haben, für Lüge erklären, aber sie werden es noch erfahren. Wenn die Fesseln und die Ketten um ihre Hälse angebracht sind und sie gezerrt werden, ins heiße Wasser und hierauf ins Höllenfeuer als Brennstoff geworfen werden, dann wird zu ihnen gesagt werden, wo ist das, was ihr Allah beigesellt habt und dem ihr gedient habt, anstatt Allahs? Sie werden sagen, sie sind uns entschwunden. Aber nein, wir riefen zuvor doch gar nichts an. Also sie werden versuchen, mit Lügen sich wieder herauszureden. So lässt Allah die Ungläubigen in die Irre gehen. Dies geschieht deshalb, weil ihr auf der Erde ohne Recht froh zu sein, und mit froh zu sein ist hier nicht, dass man nicht froh oder glücklich sein darf. Hiermit ist dieses Frohlocken und dieses Prahlen gemeint und dieses übermäßige Übermut ist damit gemeint, und zu frohsinnig zu leben pflegtet. Also Falsches tatet und dabei noch prahltet und übermütig ward. Betretet nun die Tore der Hölle, ewig darin zu bleiben. Schlimm ist der Aufenthaltsort der Hochmütigen. So sei standhaft, gewiss, Allahs Versprechen ist wahr. Ob wir dich einen Teil dessen, was wir ihnen androhen, sehen lassen oder dich vorher abberufen, zu uns werden sie zurückgebracht. So oder so, ob schnell oder ob ein wenig verspätet, Die Strafe wird diejenigen umfassen, die sich auf solche Art und Weise aufführen. Wir haben doch bereits vor dir Gesandte gesandt. Unter ihnen gibt es manche, von denen wir dir berichtet haben, und unter ihnen gibt es manche, von denen wir dir nicht berichtet haben. Kein Gesandter kann ein Zeichen bringen, außer mit Allahs Erlaubnis. Wenn dann Allahs Befehl kommt, wird der Wahrheit entsprechend entschieden, und verloren haben dann diejenigen, die die Botschaft für falsch erklären. Allah ist es, der für euch das Vieh gemacht hat, damit ihr teils auf ihm reiten könnt und ihr könnt teils von ihm essen. Und ihr habt an ihm allerlei Nutzen, und damit ihr auf ihm reitend ein Ziel, das ihr in euren Brüsten hegt, erreichen könnt, und auf ihm und auf den Schiffen werdet ihr getragen. Und er zeigt euch seine Zeichen. Welches von Allahs Zeichen wollt ihr nun nicht anerkennen? Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, so dass sie schauen konnten, wie das Ende derjenigen war, die vor ihnen waren? Sie waren zahlreicher als sie und hatten mehr Kraft und Wirkung auf der Erde als sie. Aber nicht nützte ihnen, was sie zu erwerben pflegten. Als nun ihre Gesandten zu ihnen mit den klaren Beweisen kamen, waren sie froh über das Wissen, das sie besaßen, und es umschloss sie das, worüber sie sich lustig zu machen pflegten. Als sie dann unsere Gewalt sahen, sagten sie: Wir glauben an Allah allein, und wir verleugnen das, was wir ihm beizugesellen pflegten. Aber nicht mehr nützen konnte ihnen ihr Glaube, als sie unsere Gewalt sahen. So war Allahs Gesetzmäßigkeit, die bereits in der Vergangenheit an seine Diener ergangen war. Und verloren waren da die Ungläubigen.